denn wir hassen und verachten Menschen. Eine ist wie jede Schüttel, das ist doch gut so, denn endlich erlebt mir nur, wie ich mich jagen kann mit Arschgeräten. Jumping auf ein paar Links, Geld, uns gehört die Zukunft. Denn wir hassen und verachten Menschen. Eine ist wie jede Schüttel, das ist doch gut so, denn endlich erlebt mir nur, wie ich mich jagen kann mit Arschgeräten. Jumping auf ein paar Links, Geld, uns gehört die Zukunft. Denn wir hassen und verachten Menschen. Automatic when we splatter data deep in the 20 double bins up front.